Racing in Diablo, racing Need for Speed, ein Raid in WoW oder Mord in Assassin's Creed. Er hat den Durchblick, ist es Lead oder ist es Lame? Bam, bam, bam, he's in the game.